Der Gentleman. Die Duca di Genova dampfte mit 16 Knoten ostwärts. Die beiden Schornsteine bliesen schwarzen Rauch in die frische Atlantikluft. Jeder Tag brachte Petrosino näher nach Italien und Sizilien, das Endziel seiner Reise. Nachdem der Detective die Atlantikküste hinter sich gelassen und sich an Bord eingelebt hatte, hellte sich seine Stimmung auf und er erwies sich als recht gesellig. »Wir verbrachten so viele nette Stunden miteinander«, schrieb ein Passagier an Petrosinos Frau Adelina, »dass es uns vorkam, als ob wir uns schon ewig kannten. Ihr Mann sprach immerzu von Amerika und hoffte, sein Auftrag in Europa sei rasch erledigt. Seine Liebe zu den Vereinigten Staaten machte auf mich ungeheuren Eindruck.« Sizilien war nicht nur Petrosinos eigentlicher Einsatzort, es lebten dort auch dutzendweise Männer, die er aus Amerika hatte abschieben lassen. Einer von ihnen, Vito Cacciofero, der Verdächtige aus dem Fassmordfall von 1903, der seiner Strafe entkommen war und dem amerikanischen Detective Rache geschworen hatte, war in der Unterwelt seiner sizilianischen Heimat inzwischen ein hohes Tier. Zurück aus seinem amerikanischen Exil hatte er in der Mafia von Palermo schnell Karriere gemacht. Einem klugen Kopf wie Cacciofero bot Sizilien alle Möglichkeiten. In den Jahren seit seiner Ankunft hatte er sich, ähnlich wie Petrosino, als brillanter Modernisierer hervorgetan. Wie er bei der Verhandlung im Fassmordfall einen Killer durch einen Unschuldigen ausgetauscht hatte, erwies sich als bloßer Vorgeschmack darauf, wie er seinen Beruf anging. Sizilien war seit Jahrhunderten ein sehr spezieller Ort gewesen. Zur Römerzeit diente die Insel als Kornkammer des Reiches. Auf großen Anwesen arbeiteten sogenannte Strumenti Vocali, die eigentlich Sklaven waren. Sogar die aus dieser Zeit stammenden Nachnamen bezeugen dies. Schiavo, Sklave, Lo Schiavo, Negro, Lo Negro. In der Zeit der Normannen waren muslimische Berberbanditen in die zentralen Regionen Westsiziliens vertrieben worden, in die heutigen Provinzen Palermo, Trapani und Agrigento also. Das Gebiet wurde zum Zufluchtsort der verfolgten Muslime, aber auch für entflohene Sklaven und gesuchte Verbrecher. Ihre Bedeutung für die Herausbildung des Charakters der Region sollte man nicht unterschätzen, schrieb der Historiker Hannah Hess. Sie gaben Werte und Normen weiter, die sich aus einer von Flucht und Asyl geprägten politischen Existenz ergaben. Ein ausgeprägtes Merkmal ist die starke anarchische Abneigung gegenüber staatlichen Gesetzen und Zwang. Die Anführer der fünf Familien der amerikanischen Mafia, Bonanno, Lucchese, Colombo, Genovese und Gambino, stammten allesamt aus dieser Gegend. Als Petrosino nach Sizilien unterwegs war, lag die Mordrate dort etwa 50 Mal höher als im übrigen Italien.